Ü9. 1. Die Treppe und das Haus. Das Treppenhaus. 2. Die Kinder und das Zimmer. Das Kinderzimmer. 3. Der Fuß und der Ball. Der Fußball. 4. Das Telefon und das Buch. Das Telefonbuch.